wenn du nach Karl Marx fragst, da ist es nicht so ganz einfach, weil der Karl Marx ist gerade auch im Punkt Arbeit oftmals auch ziemlich widersprüchlich. Also zum einen finden wir beim Karl Marx durchaus Passagen, die ich heute doch als Verherrlichung von Arbeit und der Arbeiterklasse als Trägerin des gesellschaftlichen Fortschritts interpretieren würde. Zum anderen findet man aber ganz andere Passagen beim Karl Marx, auch wo er die Arbeit als solche als das Problem benennt. Und diese Passagen, die sind eigentlich viel überzeugender. Historisch neu ist tatsächlich, dass in der Tendenz alle Gesellschaftsmitglieder als isolierte einzelne Warenbesitzer untereinander vermittelt sind über eine völlig anonyme und abstrakte Macht, nämlich über den Markt. Wir arbeiten also nicht für unsere Bedürfnisse, seien sie privat, seien sie kollektive Bedürfnisse, sondern wir sind einer abstrakten Macht ausgeliefert, die über unser Wohl und Wehe entscheidet. Und diese abstrakte Macht ist der Markt. Und der Markt entscheidet letztendlich darüber, ob wir mit unseren Waren, seien es nun irgendwelche stofflichen Produkte, die wir herstellen, oder sei es letztendlich unsere Arbeitskraft, überhaupt gesellschaftlich anerkannt werden. Und wenn wir nicht verwertbar sind, dann haben wir ein großes Problem. Das heißt, der Kapitalismus ist letztendlich was historisch vollkommen Neues, nämlich ein System abstrakter und nicht personeller Herrscher. Und das ist auch tatsächlich sehr schwer zu verstehen, weil geschichtlich, historisch die Menschen immer was anderes gewohnt waren, nämlich eine ziemlich konkrete und personelle Herrschaft. Du hast ja bereits den doppelten Marx angesprochen, also einerseits den Marx aus dem Kommunistischen Manifest, der eben Arbeit affirmiert hat und sich stark auf die Arbeiterklasse so als revolutionäres Subjekt bezogen hat, und eben dann den anderen Marx, der Arbeit eben nicht so als ontologische Größe, sondern als was durchweg Kapitalistisches, Modernes charakterisiert hat und das auch als die Zumutung, die es ja letztendlich ist, dargestellt hat. Nun hat ja die alte Arbeiterbewegung sich eigentlich diesen arbeitskritischen Marx ja völlig entsorgt und sich nur auf diesen arbeitsfetischistischen Marx bezogen und ihn so zu ihrem Selbstverständnis benutzt. Warum denkst du denn, hat sie da die Arbeitskritik von Marx so komplett entsorgt, sich nicht darauf bezogen und eben sozusagen die Arbeit affirmiert und eben nicht als diese ungeheure Zumutung, die sie ja für den Menschen ist, kritisiert? Zum einen kann man natürlich sagen, dass historisch der grundlegende Arbeitskritik von Marx ein bisschen schon spät kam, weil die Arbeiterklasse war ja damals großen Teilen schon so weit diszipliniert, dass sie gar nicht mehr darüber rausgedacht hat, über den Tellerrand des Arbeitgehen-Müssens, um Geld zu verdienen, weil wir sonst nicht leben können. Ganz am Anfang haben sich ja noch welche gewehrt, Stichwort die Luditen, die sogenannten Maschinenstürmer, die haben sich ja tatsächlich noch gewehrt, Menschen unter dieses Diktat der Fabrikarbeit gezwungen zu werden. Das war ja ganz am Anfang so, durchaus verständliche Reaktion. Was macht man denn, wenn man in so einer üblen Fabrik arbeiten muss und es gibt Tagelohn und dann habe ich 2 Tage Arbeit, habe ich wieder Geld und dann gucke ich erstmal, dass ich das Geld ein paar Tage lang verjuble und dann, wenn es nicht mehr anders geht, gehe ich halt wieder arbeiten. Und das war am Anfang tatsächlich auch so, und so kann Kapitalismus natürlich nicht funktionieren. Und deswegen gab es ja ganz massive Disziplinierungsprogramme. Das allererste und einfachste, die Löhne wurden einfach so weit gesenkt, dass die Leute immer arbeiten mussten, weil es gar nicht anders ging. Und insofern war natürlich schon die Unterwerfung oder das Arbeitsdiktat schon sehr weit fortgeschritten. Auch vom Denken her, also man war schon im Denkgefängnis drin. Kommen wir jetzt mal vielleicht zum Nationalsozialismus und auch zum Antisemitismus. Über dem Tor von Auschwitz stand ja bekanntlich die Parole Arbeit macht frei. Und auch die Nationalsozialisten haben sich eben als Partei der Arbeit verstanden. Und in ihrem ideologischen Selbstverständnis ist es ihnen ja auch darum gegangen, so die Arbeit zu ehren und zu adeln. Und eben dazu schien es ihnen ja notwendig, in ihrem Wahn sozusagen die produktive Arbeit von den schmarotzenden, den arbeitsscheuen Juden zu befreien. Wie ist denn deiner Meinung nach da der Zusammenhang von so einer Affirmation der Arbeit und dem Antisemitismus? Wo ist denn da in so einer Arbeitsontologie sozusagen das Einfallstor für antisemitische Deutungsmuster? Ja, die ist im Grunde genommen von Anfang an da, weil die Arbeit erscheint spontan erstmal als was sehr Konkretes, was sie gar nicht ist. Sie, anfangs gesagt, die Herrschaft des Marktes und wofür wir eigentlich arbeiten. Aber sie scheint als etwas sehr Konkretes, wohingegen die ganze Zirkulationssphäre, also angefangen vom Geld über den Kredit, über den Zins, bis hin dann zur Finanzspekulation als etwas, was nicht mit ehrlicher Arbeit zu tun hat, als etwas erscheint, das der ehrlichen, konkreten Arbeit entgegensteht und uns ehrlich Arbeitende letztendlich übers Ohr hauen will. Das ist ein völliges Unverständnis der Funktionsweise von Kapitalismus, weil Kapital kann ohne Finanzsphäre überhaupt nicht existieren. Das fängt beim ganz normalen Kredit schon an, der notwendig ist, damit Kapital sich weiterverwerten kann. Das wird aber nicht gesehen, sondern es wird getrennt zwischen der konkreten, vermeintlich ehrlichen Arbeit und denjenigen, seien es die Händler, seien es die Bankiers oder seien es dann ganz am Durchstand der offene Hals aus, die Spekulanten, die irgendwie unter Umgehung von ehrlicher Arbeit uns alle übers Ohr hauen wollen. Das Bild hat man ja jetzt heute noch auch ganz stark unter vermeintlich linken, unter vermeintlich systemkritischen Leuten, die dann von dem 1% der Gierigen reden und von den 99% der Guten und die übers Ohr gehauen wurden. Und in dieser Konstruktion, die sich in gewisser Weise dem unkritischen Alltag, dass die Arbeit für was Konkretes hält, in gewisser Weise spontan aufdrängt, in dieser Konstruktion ruht natürlich eine Möglichkeit begraben, das Pogrom von Anfang an. Kommen wir jetzt mal zum Klassenkampf. Die Linke, die ja, oder die alte Arbeiterbewegung, die ja die Arbeit eben so als ontologische Größe immer affirmiert hat, hat ja in ihrem Kampf oder in ihrem Verständnis darum, wie der Kapitalismus zu überwinden sei, immer den Klassenkampf als ihr Steckenpferd angeführt. Neuere Marx-Interpretation, sage ich jetzt mal, wie die Wertkritik vertreten, die These, dass dieser historische Klassenkampf eigentlich nie ein geeignetes Mittel gewesen sei, um so den Kapitalismus abzuschaffen. Hingegen eher, dass der Klassenkampf so eine Art systemimmanenter Kampf der Arbeiter gewesen sei, um sich so volle Rechtsfähigkeit und die Teilnahme am politischen Leben zu erkämpfen. Teilst du denn diese These und falls du sie teilst, woran kann man das denn festmachen, dass der Klassenkampf tatsächlich dann systemimmanent gewesen ist und geblieben ist? Ich teile diese These. Ich bin ja Gewerkschafter und ich habe auch in großen Klinikas gearbeitet und habe da Personalrat und Gewerkschaftsarbeit gemacht. Und natürlich habe ich da mit meinen KollegInnen zusammen auch Klassenkampf geführt. Aber das ist natürlich eine immanente Sache. Also sei es für kürzere Arbeitszeiten, sei es für höhere Löhne, man hat auch ab und zu einen Streik organisiert. Das ist alles ganz notwendig. Und das ist auch richtig, das bleibt auch richtig. Aber das Problem ist ja, du hast es ja angesprochen, ist die Frage, führt so ein Klassenkampf, kann der den Kapitalismus sprengen? Und das würde ich sagen, das ist erstens historisch bewiesen, ja, weil er einfach noch nie gesprengt hat. Übrigens auch an der Geschichte des untergegangenen Realsozialismus, der ja den Anspruch hatte, nun sei die Macht der Arbeit oder der Arbeiterklasse errichtet. Und der letztendlich, neben vielen anderen Ursachen, aber ganz wesentlich eben an diesem Weltmarkt gescheitert ist. Er ist auch nie rausgekommen aus dem Kosmos der Waren produzierenden Gesellschaft. Und theoretisch ist es auch nicht weiter verwunderlich, weil der Standpunkt der Arbeit ist ein systemimmanenter Standpunkt. Kapital ist letztendlich nichts anderes als angehäufte Arbeit und Arbeit, die sich immer wieder verwertet. Und man kann von einer Position aus, die sich positiv auf diese wertschaffende, kapitalschaffende Arbeit bezieht, tatsächlich nie das System sprengen. Kommen wir mal abschließend zum Weihnachtsfest der Linken, wie du es so schön genannt hast. Der 1. Mai steht wieder ins Haus. Es wird Umzüge, Demonstrationen und so weiter geben, wie jedes Jahr. Die Gewerkschaften ziehen ja immer mit ähnlichen Parolen da ins Feld, die immer so oder so ähnlich lauten wie ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk. Ohne jetzt Gewerkschaftsbashing betreiben zu wollen, ist es, denke ich, ersichtlich, dass das nicht sehr emanzipatorisch oder irgendwie systemgefährdend ist. Aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern ich will auf die sogenannte radikale Linke hinaus, die ja sich radikaler gibt, aber in ihren Forderungen ja auch nicht so sehr viel weiter ist. Warum denkst du denn, dass die radikale Linke so die Kritik der abstrakten Arbeit bis heute nicht ja, in der Form, wie es eigentlich nötig wäre, zugespitzt hat und eben unter Losungen in diversen Städten unterwegs ist wie Klasse gegen Klasse, anstatt sich die Parole nieder mit dem Lohnsystem auf die Fahnen zu schreiben und das zu fordern? Ja, da wären wir dann gewisserweise am Anfang ein Stück wieder. Das kann man natürlich machen. Das machen welche schon jahrzehntelang und ich gestehe, ich habe das auch mal gemacht. Ja. Aber man muss sich natürlich irgendwann auch mal Rechenschaft darüber ablegen. Was kommt denn nun bei sowas raus? Man kann jahrzehntelang die Arbeiterklasse zum Kampf aufrufen und sich ganz furchtbar revolutionär vorkommen. Aber irgendwie müsste man doch mal zur Kenntnis nehmen, dass die Arbeiterklasse sich einen feuchten Kehricht darum schert. Die Arbeiterklasse ist kein revolutionäres Subjekt. Zur Arbeiterklasse zu gehören heißt, das Interesse daran zu haben, dass es einen Arbeitsplatz gibt, dass ich einen Arbeitsplatz habe und dass ich da möglichst hohen Lohn kriege und möglichst wenig arbeiten muss, das wäre mal so ideal. Aber die Welt umzuwerfen, in der ich nicht mehr von Arbeit abhängig, das ist doch gar nicht, ist doch überhaupt nicht im Interesse von Arbeiterklasse. Nein, man muss das ganze System der Arbeit grundsätzlich hinterfragen. Und da nutzt auch nicht, durch die Straßen zu laufen und Revolution zu rufen. Was soll denn diese Revolution eigentlich beinhalten? Außer eine Wiederholung letztendlich von gescheiterten Realsozialismen, die letztendlich das System nicht wirklich überwunden haben. Nein, man muss die Frage ganz anders stellen. Man muss sagen, was kommt denn eigentlich raus bei diesem irrsinnigen Arbeitssystem? Was kommt raus an Zerstörung unserer eigenen Lebensqualität, an Zerstörung unserer Träume, an Beschneidung der Möglichkeiten, die wir hätten, wenn es vernünftig organisiert wäre? Da haben schon vor Jahren durchaus ernstzunehmende Leute ausgerechnet, die haben mal alles weggestrichen, was eigentlich für Blödsinn gearbeitet wird, und kamen damals schon auf die Idee, dass man bei einer vernünftig organisierten Wirtschaft wir alle noch 5 Stunden in der Woche arbeiten würden und es würde uns nicht, auch materiell, nicht schlechter gehen. Solche Fragen muss man stellen. Man muss die Frage stellen, was ist eigentlich Lebensqualität und will ich wirklich mein ganzes Leben in dieser Mühle weiterleben? Da gibt es, glaube ich, sogar auch Möglichkeiten, sich individuell etwas zu entziehen. Der eine hat größere Möglichkeiten, der andere weniger. Das will ich aber nicht überhöhen. Das hat alles seine Grenzen. Wobei, ich bin der Meinung, es könnten deutlich mehr Menschen einfach ihre individuelle Arbeitszeit reduzieren und müssen deswegen trotzdem nicht am Hungertuch nagen. Das gibt viel mehr Freiheit, um andere Dinge im Leben zu machen, die einem wichtig sind. Ich erzähle das nicht vom grünen Tisch, sondern ich habe das selber lang genug auch so gemacht. Aber trotzdem, diese individuellen Möglichkeiten sind begrenzt. Was wir auf jeden Fall bräuchten, und das finde ich viel interessanter als irgendwelches abstraktes Revolutionsgeschrei, was wir bräuchten, wäre eine große gesellschaftliche Bewegung für massive Arbeitszeitverkürzung. Aber nicht jetzt 35-Stunden-Woche, sondern die 20-Stunden-Woche, die 10-Stunden-Woche. Dafür müsste es eine Bewegung geben. Die Voraussetzungen sind da materiell, durch die Computerisierung, durch die Roboter, durch die ganze technologische, wissenschaftliche Entwicklung. Wir können mit viel, viel weniger Arbeit viel, viel mehr Reichtum produzieren. Und da wird sich ja, subjektive Voraussetzungen sind durchaus auch da. Denn ganz, ganz viele Menschen leiden unter ihrer Arbeit. Sie leiden unter ihrer Arbeit. Kürzlich gab es eine Umfrage, eine Untersuchung. Da wurden die Leute gefragt, wie lange wollen sie eigentlich arbeiten? Es waren genau 2%, die länger als 65 arbeiten wollten. Die allermeisten wollten schon vor 60 aufhören. Aber die Antwort, die der Kapitalismus zu bieten hat, ist die Rente mit 67, die Rente mit 74 jetzt. Und wer doch heute unter 30 ist, ja, der ahnt doch, dass er nie und nimmer irgendeine Rente bekommen wird. Und das ist doch, dieses System bietet doch keine Perspektive mehr. Wenn es gelingen würde, eine große Bewegung, um massive Arbeitszeitverkürzungen zu initiieren, das wäre, glaube ich, genau die richtige Antwort auf die Verhältnisse jetzt. Und das würde ganz viel in Bewegung bringen und wäre auf jeden Fall hilfreicher als abstraktes Revolutionsgeschrei. Mhm.